und fand, als er vom Morgenspaziergang zurückkehrte, in seinem Zimmer die erste Rechnung vor, die er mit Joachim überprüfte. Nichts zu beanstanden. Von der ärztlichen Behandlung, die im Pensionspreis inbegriffen ist, mache ich zwar keinen Gebrauch, aber das ist meine Sache. Ich kann nicht verlangen, dass sie in Abzug gebracht wird. Bei der Desinfektion des Zimmers machen Sie einen Schnitt, denn für 10 Franken H2CO können Sie unmöglich verpulvert haben, um die Amerikanerin auszuräuchern. Aber im Ganzen muss ich sagen, ich finde es eher billig als teuer, in Anbetracht dessen, was geboten wird. Das wohl. Und so gingen sie denn vor dem Mittagessen auf die Verwaltung, um die Schuld zu bereinigen und plauderten dabei einiges über die Verfassung des Berghof-Instituts. Nein, der Hofrat ist keineswegs Inhaber und Besitzer der Anstalt. Auch wenn man wohl diesen Eindruck gewinnen kann, da er ja wirklich die Seele des Ganzen ist. Irgendein Aufsichtsrat, eine Aktiengesellschaft oder so streicht die Gewinne ein. Dann ist Behrens also kein selbstständiger Mann, sondern eine Art Agent. Funktionär. Ja, aber als Chefarzt hat er natürlich mit dem Kaufmännischen nichts zu tun. Er ist übrigens nur aufgrund der Krankheit seiner Frau hierher gekommen. Sie liegt aber schon lange auf dem hiesigen Friedhof. Sie muss eine sehr hübsche Frau gewesen sein. Man sagt, Behrens habe sie vergöttert. Das würde man nicht bei ihm vermuten. Er wollte auch nach ihrem Tod nicht wieder nach Deutschland zurückkehren. Schon weil ihr Grab hier ist. Außerdem hat er selbst auch etwas abbekommen. Was heißt abbekommen? Von der Krankheit. Was? Er ist selbst ein Leidensgenosse derjenigen, deren Aufenthalt er überwachen soll? Ein kranker Arzt? Das ist ja paradox. Kann er denn an der Heilung von anderen in dem Sinne interessiert sein wie ein gesunder Mensch? Kann befreien, wer selbst unterworfen ist? Mir scheint das doch sehr problematisch. Man weiß ja gar nicht, ob Behrens heute noch selber Patient ist. Wahrscheinlich ist er schon längst ausgeheilt. Das liegt ja mindestens 10 Jahre zurück. Dort hinten, am Ende des nordwestlichen Flügels, liegt übrigens seine Wohnung. Lebt er allein? Ja. Seine beiden Kinder sind schon aus dem Haus. Die Tochter ist verheiratet. Der Sohn studiert und kommt nur in den Ferien zuweilen zu Besuch. Dann müsstest du die Damen erleben. Die Temperaturen steigen, es kommt zu Eifersüchteleien, Zank und Streit in den Liegehallen. Und vor allem herrscht ein stark erhöhter Zudrang zu Dr. Krokowskis Sprechstunde. Der hat dann kräftig was zu zergliedern, was? Tischgespräche. Madame Chauchat kam fast immer zu spät zu Tische. Und bis sie kam, saß Hans Castorp und konnte vor innerer Erregung die Füße nicht ruhig halten. Er wartete auf das Schmettern der Glastür, von dem ihr Eintritt unweigerlich begleitet war. Ich weiß. Ich werde zusammenfahren und fühlen, wie mein Gesicht ganz kalt wird. Anfangs hatte er jedes Mal ergrimmt den Kopf herumgeworfen und die fahrlässige Nachzüglerin mit zornigen Augen zu ihrem Platze am guten Russentische begleitet. Diese Rücksichtslosigkeit. Das unterließ er jetzt, beugte im Gegenteil den Kopf tiefer über den Teller oder wandte ihn absichtlich und künstlich nach der anderen Seite, denn ihm war, als komme der Zorn ihm nicht mehr zu. Pardauz, das ist sie. Man braucht gar nicht aufzusehen, um sich zu überzeugen, wer da hereingekommen ist. Wen meinen Sie, Fräulein Engelhardt? Wer ist hereingekommen? Natürlich, da geht sie und wie reizend sie geht. Ganz wie ein Kätzchen zur Milchschüssel schleicht. Ich wollte, wir könnten die Plätze tauschen, Herr Castorp, damit Sie sie so ungezwungen und bequem betrachten könnten, wie ich es kann. Danke bestens. Warum sollte ich? Trotz seiner schlecht geheuchelten Gleichgültigkeit hatte Hans Castorps Tischnachbarin genau begriffen, dass dank seiner Empfindlichkeit gegen das Türenwerfen in ihm eine gewisse affekthafte Beziehung zu der Russin entstanden war, und dass es wenig auf den Charakter einer solchen Beziehung ankommt, wenn sie nur überhaupt vorhanden ist. Ich verstehe ja, dass Sie nicht immer den Kopf nach ihr drehen mögen. Gott weiß, was sie sich schließlich einbilden würde. Jetzt sagt sie ihren Leuten guten Tag. Oh, sie sollten doch einmal hinsehen. Es ist so erquickend, sie zu beobachten. Wenn sie so lächelt und spricht wie jetzt, bekommt sie ein Grübchen in die eine Wange. Was Sie nicht sagen. Das ist ein Goldkind von einer Frau, ein verzogenes Geschöpf. Daher ist sie so lässig. Solche Menschen muss man lieben. Ob man will oder nicht. Flaumige Röte hatte ihre Altjungferwangen überzogen. und ihre wollüstigen Redereien gingen dem armen Hans Castorp in Mark und Blut. Auch wenn er ihr hetzerisches Betreiben durchschaute, ließ er sich davon nicht weniger willig betören. Sie trägt keinen Ehering. Sie ist doch eine verheiratete Frau, haben Sie mir gesagt. Einen Ring? Nein, sie trägt keinen, ist mir auch schon aufgefallen. Aber sie ist verheiratet. Daran gibt es keinen Zweifel. Lieber Himmel, vielleicht kleidet der Ring sie nicht. Oder sie findet es spießbürgerlich, einen Ehering zu tragen. Spießbürgerlich? So ein Ring ist doch ein Symbol der Hörigkeit, möchte ich sagen. Er hat etwas geradezu Abweisendes und Ernüchterndes. Ich wundere mich gar nicht, wenn das nicht nach Frau Chauchats Sinne ist. Wie meinen Sie das? Eine so reizende Frau. In der Blüte ihrer Jahre. Wahrscheinlich hat sie weder Grund noch Lust, jeden Herrn, dem sie die Hand gibt, gleich ihre eheliche Gebundenheit fühlen zu lassen. Aber ihr Mann, kümmert er sich gar nicht um sie? Besucht er sie nie? Was ist er eigentlich? Administrationsbeamter in einem ganz entlegenen russischen Gouvernement. Dagestan. Wissen Sie, das liegt ganz östlich, über den Kaukasus hinaus. Sie lebt getrennt und sie besucht ihn zuweilen. Nicht oft. Einmal im Jahr auf einige Zeit. Nun ja, dass sie krank ist. Gewiss, krank ist sie. Aber doch nicht so ernstlich krank, dass sie immerfort in Sanatorien und von ihrem Manne getrennt leben müsste. Das muss schon noch andere Gründe haben. Jedenfalls nimmt man das hier allgemein an. Ein wenig muss es doch auch an dem Mann liegen, wenn es ihr so gar nicht bei ihm gefällt. Sie schieben alles auf ihn. Aber vielleicht liegt es auch an ihr, wenn sie nicht gut miteinander leben. Man muss gerecht sein, diese Unmanier mit dem Türenwerfen. Ich halte sie durchaus für keinen Engel. Ich traue ihr nicht über den Weg, nehmen Sie mir das bitte nicht übel. Wohingegen Sie ja ganz vernarrt sind in die schöne Minka. Leugnen Sie nur nicht. Sie werden ja rot, wenn man sie nur erwähnt. Herr Castorp, das ist nicht schön von Ihnen, dass Sie mich so in Verlegenheit bringen mit Ihren Anspielungen. Es war sonderbar, was die beiden Tischnachbarn da trieben. Beide wussten, dass sie doppelt und dreifach logen, dass Hans Castorp nur, um von Frau Chauchat sprechen zu können, die Lehrerin mit ihr neckte, dabei aber ein ungesundes Vergnügen darin fand, mit dem alten Mädchen zu schäkern, welche ihrerseits darauf einging, erstens aus kupplerischen Gründen, dann auch, weil sie sich dem jungen Manne zu gefallen wohl wirklich etwas in Frau Chauchat vergafft hatte und endlich, weil sie es auf kümmerliche Weise genoss, sich irgendwie von ihm necken und rot machen zu lassen. Ich sagte Minka, aber wie heißt sie nun wirklich? So vernarrt, wie sie unstreitig in sie sind, müssen sie doch ihren Vornamen wissen. Warten Sie, ich hab ihn doch gewusst. Heißt sie nicht Tatjana? Nein, das war es nicht. Auch nicht Natascha. Er ist mir wahrhaftig entfallen. Halt. Ich habe es. Klavdia heißt sie. Klavdia Chauchat. Klavdia, ja. Klavdia, das passt ganz gut. Endlich weiß ich ihren Vornamen. Er machte kein Hehl aus seiner Freude über die intime Kenntnis und sprach von nun an nur noch von Klavdia, wenn er Frau Chauchat meinte. Ihre Klavdia dreht ja Brotkugeln, habe ich eben gesehen. Fein ist das nicht. Es kommt darauf an, wer es tut. Klavdia steht es. So hatten die Mahlzeiten den allergrößten Reiz für Hans Castorp. Und er bedauerte es, wenn eine davon zu Ende ging. Sein Trost war, dass er sehr bald schon in 2 oder 2,5 Stunden wieder hier sitzen werde. Und wenn er wieder hier saß, so war es, als sei er nie aufgestanden. Was liegt dazwischen? Nichts. Ein kurzer Spaziergang zum Wasserlauf oder ins Dorf. Ein wenig Ruhe im Liegestuhl. Das war keine ernste Unterbrechung. Und noch etwas bereitete ihm Genugtuung, wenn er auf sein Herz achtete. Mein körperliches Herz. Das so hartnäckig und vordringlich pochte, seitdem er hier oben war. Man kann jetzt jedenfalls nicht mehr sagen, dass es grundlos und ohne Zusammenhang mit der Seele klopft. Ein solcher Zusammenhang war vorhanden oder doch unschwer herzustellen. Hans Castorp brauchte nur an Frau Chauchat zu denken und er dachte an sie. So besaß er zum Herzklopfen das zugehörige Gefühl. aufsteigende Angst von den beiden Großvätern und der Kahnfahrt im Zwielicht. Das Wetter war spottschlecht. In dieser Beziehung hatte Hans Castorp kein Glück mit seinem flüchtigen Aufenthalt in diesen Gegenden. Es schneite nicht gerade, aber es regnete tagelang und dicke Nebel erfüllten das Tal. Schade. Ich hatte gedacht, wir könnten mal auf die Schatzalp oder sonst etwas unternehmen. Aber es scheint, es soll nicht sein. Hoffentlich wird deine letzte Woche besser. Lass nur. Ich brenne gar nicht auf Unternehmungen. Ich erhole mich am besten, wenn ich so in den Tag hineinlebe. Abwechslung ist für die Langjährigen. Aber ich mit meinen 3 Wochen, was brauche ich Abwechslung? So war es. Er fühlte sich ausgefüllt und beschäftigt an Ort und Stelle. Wenn er Hoffnungen hegte, so blühten Erfüllung wie Enttäuschung ihm hier. Nicht auf irgendeiner Schatzalp. Schon begannen die Tage dahin zu fliegen, obgleich jeder einzelne von ihnen sich in immer erneuter Erwartung dehnte und von stillen, verschwiegenen Erlebnissen schwoll. Ist es nötig, jene verschwiegenen Erlebnisse, die Hans Castorps Tage zugleich beschwerten und beschwingten, näher zu kennzeichnen? Jedermann kennt sie. Es waren durchaus die gewöhnlichen in ihrer sensiblen Nichtigkeit. Und in einem vernünftiger und aussichtsreicher gelagerten Fall hätten sie sich auch nicht anders abspielen können. Unmöglich, dass Madame Chauchat von den Fäden, die sich von einem gewissen Tische zu ihrem spannen, nicht irgendetwas hätte bemerken sollen. Sie soll es ja merken. Sie soll möglichst viel davon bemerken. Es kam zu Folgendem. In einer Esspause wandte Frau Chauchat sich nachlässig um und musterte den Saal. Hans Castorp war auf dem Posten gewesen. Ihre Blicke trafen sich. Indes sie einander ansahen, will ihr die Serviette vom Schoß zu Boden gleiten. Ihre Serviette. Nervös zusammenzuckend greift sie danach. Aber auch ihm fährt es in die Glieder. Es reißt ihn halbwegs vom Stuhle empor. Ich muss sie aufheben. Und blindlings will er über 8 Meter Raum hinweg ihr zu Hilfe stürzen, als würde es eine Katastrophe bedeuten, wenn die Serviette den Boden erreichte. Knapp über dem Estrich wird sie ihrer noch habhaft. Aber aus ihrer gebückten Haltung blickt sie noch einmal nach ihm zurück, bemerkt seine Sprungstellung, seine emporgerissenen Brauen und wendet sich lächelnd ab. Sie hat mich angelächelt. Wirklich und wahrhaftig angelächelt. Über dies Vorkommnis triumphierte Hans Castorp bis zur Ausgelassenheit. Auch wenn er wohl sah, dass Joachim recht gehabt hatte mit seiner Bemerkung, es sei gar nicht leicht, hier Bekanntschaft zu machen. Aber das wünsche ich mir ja gar nicht. Eine gesellschaftliche Bekanntschaft. Es ist mir sogar gerade recht, wenn es dazu nicht kommt. Denn die Tatsache, dass er den Gedanken an Klavdia dem Klopfen seines Herzens unterlegte, genügte bei weitem nicht, den Enkel von Senator Hans Lorenz Castorp in der Überzeugung wankend zu machen, dass er mit dieser Fremden, die ihr Leben getrennt von ihrem Mann und ohne Trauring am Finger an allen möglichen Kurorten verbrachte, sich mangelhaft hielt, die Tür hinter sich zufallen lässt, Brotkugeln drehte und zweifellos an den Fingern kaute, wie ein Schulmädchen, dass er, sagen wir, in Wirklichkeit, das heißt, über jene geheimen Beziehungen hinaus, nichts mit ihr zu schaffen haben könne und dass tiefe Klüfte ihre Existenz von der seinen trennten. Abgründe. Mit einem Worte, Hans Castorp sah in seinem stillen Verhältnis zu dem nachlässigen Mitgliede derer hier oben ein Ferienabenteuer, das vor dem Tribunal der Vernunft keinerlei Anspruch auf Billigung erheben konnte. Obwohl er angefangen hatte, die Gemütsbewegungen, Spannungen, Erfüllungen und Enttäuschungen, die ihm aus seinen zarten Beziehungen zu der Patientin erwuchsen, als den eigentlichen Sinn und Inhalt seines Ferienaufenthaltes zu betrachten. Da Frau Chauchat gewohnheitsmäßig verspätet zu Tische kam, so legte er es darauf an, ebenfalls zu spät zu kommen. Dann wird sie wieder vor mir hergehen. Oder ich gehe vor ihr her und fühle ihren Blick in meinem Rücken. Einmal bewerkstelligte er es, dass er und Klavdia einander begegneten, was denn doch noch gefährlicher und von schärferen Reizen war, als wenn sie vor oder hinter ihm gingen. Noch nie hatte er ihr Gesicht so nah vor sich gehabt. Ihre hochsitzenden Wangenknochen, ihre üppigen Lippen, und vor allem ihre Augen. Diese schmal und schlechthin zauberhaft geschnittenen Kirgisenaugen. Sie haben eine Farbe wie das Graublau ferner Berge. Und sind denen von Przybyszów Hippe. so auffallend und erschreckend ähnlich. Das war erschütternd in jedem Sinn. Hans Castorp war begeistert von der Begegnung, doch zugleich spürte er etwas wie aufsteigende Angst, wie das Eingesperrtsein mit Unumgänglichem oder Unentrinnbarem, in beglückendem und ängstlichem Sinn Unentrinnbarem. Ein Gefühl der Hilfsbedürftigkeit kam ihn an, ein Suchen nach Hilfe, nach Rat und Stütze. Aber mit wem sollte ich sprechen? Etwa mit dem guten Ehrenfesten Joachim? Nein, dessen Augen hatten in diesen Monaten einen so traurigen Ausdruck angenommen. Und außerdem hatte er viel zu viel mit sich selbst zu tun, als dass er hilfreich für Hans Castorp hätte sein können. Hofrat Behrens? Ein Ratschlag ganz sine pecunia? Auch an diesen, der sein Vater sein könnte, dachte er probeweise, um zu sehen, ob es ihm gut täte. Und selbst an Settembrini. Aber der ist ja ein ewiger Oppositionsmann. Und hat es mir verwiesen, dass ich Krankheit und Dummheit zusammen einen Widerspruch nenne. Und am Ende rät er mir nur wieder, meine Koffer zu packen und vor der Zeit abzureisen. Ich bitte um Zutritt zu diesem edlen Kreis. Setzen Sie sich doch, Herr Settembrini. Ich bin am Rand meiner Kräfte. Sogar auf meinen Nachtisch habe ich verzichtet. Da versäumen Sie einen echten Genuss. Sei's drum. Dieser Bierbrauer an meinem Tisch, dieser unsägliche Herr Magnus. Eben hat er uns einen völkerpsychologischen Vortrag gehalten. Wollen Sie hören? Unser liebes Deutschland ist eine große Kaserne. Gewiss, aber es steckt viel Tüchtigkeit dahinter und ich tausche unsere Gediegenheit für die Höflichkeit der anderen nicht ein. Was hilft mir alle Höflichkeit, wenn ich vorn und hinten betrogen werde? Und zu allem hin noch die arme alte Jungfer aus Siebenbürgen, die ohne Unterbrechung von ihrem Schwager spricht. Einem Menschen, von dem niemand etwas weiß noch wissen will. Kurzum, ich kann nicht mehr. Ich habe mich aus dem Staub gemacht. Fluchtartig haben Sie das Panier ergriffen. Das kann ich mir denken. Exakt, Madame, das Panier. Ich sehe, an diesem Tisch hier weht ein anderer Wind. Ach, wer so seine Worte zu setzen wüsste. Fluchtartig, also ergriff ich es. Darf ich mich nach den Fortschritten Ihrer Gesundheit erkundigen, Gnädigste? Großer Gott, es ist immer dasselbe. Der Herr wissen ja selbst. Man tut 2 Schritte vorwärts und 3 zurück. Hat man 5 Monate abgesessen, so kommt der Alte und legt einem ein halbes Jahr zu. Ach, es sind Tantalus Qualen. Man schiebt und schiebt. Und glaubt man, oben zu sein. Oh, das ist schön von Ihnen. Sie gönnen dem armen Tantalus endlich ein bisschen Abwechslung und lassen ihn austauschweise einmal den berühmten Marmor wälzen. Das nenne ich wahre Herzensgüte. Aber wie ist es, Madame? Es gehen geheimnisvolle Dinge mit Ihnen vor. Ich habe bisher an die Geschichten von Doppelgängerei und Astralleibern nicht geglaubt. Aber was sich mit Ihnen zuträgt, macht mich irre. Was sagen Sie da? Doppelgängerei, Astralleib? Unsere Frau Stör? Ja, das möchten wir genau wissen. Es scheint, der Herr will seine Ergötzlichkeit mit mir treiben. Ich denke nicht daran. Beruhigen Sie mich zuerst über gewisse dunkle Seiten Ihrer Existenz und wir werden von Ergötzlichkeit reden können. Dunkle Seiten? Ich? Hören Sie. Ich mache mir gestern Abend zwischen 9:30 und 10:00 ein wenig Bewegung im Garten. Ich blicke dabei die Balkons entlang. Das elektrische Lämpchen auf dem ihren glüht durch das Dunkel. Sie befanden sich folglich in der Liegekur, nach Pflicht, Vernunft und Vorschrift. Da liegt unsere schöne Kranke, sagte ich zu mir selbst und beobachte treulich die Verordnung, um baldigst heimkehren zu können in die Arme des Herrn Stöhr. Und vor wenigen Minuten, was höre ich, dass sie zu derselben Stunde im Cinematografo der Kurhausarkaden gesehen worden sind und hernach noch in der Konditorei, bei Süßwein und irgendwelchen Baisers. Und zwar hätten sie diese Baisers in wessen Gesellschaft gekostet? In der Gesellschaft des Hauptmanns Miklusic aus Bukarest. Also, mein Herr... Man versichert mir zwar, er trage ein Korsett, aber mein Gott, wie wenig fällt das hier ins Gewicht. Ich beschwöre Sie, Madame, wo war Sie sind doppelt. Während der irdische Teil Ihres Wesens einsam Liegekur machte, verlustierte sich das Spirituelle in der Gesellschaft des Hauptmanns Miklosic und an seinen Baisers. Ja, man weiß nicht, ob man das Umgekehrte wünschen soll, dass Sie die Baisers allein genossen und die Liegekur mit dem Hauptmann Miklosic ausgeübt hätten. Herr Settimbrini, Sie sind mir einer. Sie erzählen wirklich drollige Geschichten. Die noch dazu den Vorzug haben, wahr zu sein. Ja, Settimbrini wusste alles. Obgleich er sich doch gegen das Gemeinschaftsleben derer hier oben so kritisch, spöttisch verhielt, zeigte er sich auf dem Laufenden über die letzten Neuigkeiten, kannte die Namen und die Lebensumstände Neuangekommener. Auch dass in der letzten Nacht das Hündchen der Madame Capazulias sich auf den Knopf des elektrischen Lichtsignals auf dem Nachttisch seiner Herrin gesetzt hatte. Man bestaune die Klugheit der Kreatur. Woraus viel Rennerei und Tumult entstanden war. Besonders, da man Madame Capazulias nicht allein fand. Sondern in Gesellschaft des Assessors Düstmund aus Friedrichshagen. Nein, sowas. Nein, ich kann nicht mehr. Ein Hund, der den Notruf betätigt. Wirklich, eine zum Schreien komische Geschichte. Selbst Dr. Blumenkohl musste lächeln. Und die hübsche, braunhaarige Marusia wollte in ihrem nach Orangen duftenden Tüchlein fast ersticken. War er freilich mit den Vettern alleine, sprach Ludovico Settembrini auch von sich selbst und seiner Herkunft und eröffnete mit seinen Erzählungen eine sonderbare, durchaus neuartige Welt. Mein Großvater war Advokat in Mailand, hauptsächlich aber ein großer Patriot. Sicher auch er ein Oppositionsmann, wie der Enkel. Zeit seines Lebens hat er sich ausschließlich in schwarzer Trauerkleidung unter seinen Mitbürgern gezeigt. Genau wie mein Großvater. Er sei ein Leidtragender, pflegte er zu sagen, denn er trauere um sein Vaterland, um Italien, das in der Knechtschaft Österreichs dahinschmachte. Seltsam. Da sind sie nun beide immer in Schwarz gegangen, mein Großvater im Norden und ihrer im Süden. Und beide wollten damit einen strengen Abstand zwischen sich und die schlechte Gegenwart legen. Aber der eine hat es aus Frömmigkeit getan, der Vergangenheit und dem Tod zu ehren. Der andere dagegen aus Rebellion und zu Ehren des Fortschritts. Das sind wahrhaftig zwei Welten. Und er fühlte sich gleichsam zwischen ihnen stehen und blickte bald in die eine, bald in die andere der beiden Welten, so wie er meinte, es schon einmal erfahren zu haben. Damals im Spätsommer, vor einigen Jahren, die einsame Kahnfahrt im Abendzwielicht auf einem holsteinischen See. Die Sonne war schon hinab, der fast volle Mond schon aufgegangen, so dass im Westen heller Tag herrschte, ein glasig, nüchternes, entschiedenes Tageslicht, im Osten jedoch eine höchst zauberhafte, von feuchten Nebeln durchsponnene Mondnacht. Das sonderbare Verhältnis hatte wohl eine knappe Viertelstunde bestanden. Und mit heiterem Staunen waren Hans Castorps Augen von einer Beleuchtung und Landschaft zur anderen gegangen. Vom Tag in die Nacht und aus der Nacht wieder in den Tag. So wie jetzt, als er Settembrini zuhörte. Zwei Prinzipien liegen im Kampf um die Welt. Die Macht und das Recht, die Tyrannei und die Freiheit, der Aberglaube und das Wissen. Das Prinzip des Beharrens und das des Fortschritts. Das eine ist das Asiatische, das andere das Europäische. Und es besteht gar kein Zweifel, welcher der beiden Mächte schließlich der Sieg zufallen wird. Es ist natürlich die der Aufklärung, der vernunftgemäßen Vervollkommnung. Und Hans Castorp lauschte weiter, wie Settembrini erklärte, dass solche Ideen und ideale Familienüberlieferung in seinem Hause gewesen seien, dass sich in ihm selbst aber die staatsbürgerlichen Tendenzen des Großvaters und die humanistischen des Vaters vereinigt hätten, indem er nämlich ein Literat, ein freier Schriftsteller geworden sei. Auch die Literatur ist nichts anderes als die Vereinigung von Humanismus und Politik. Alle Menschenwürde, Menschenachtung und menschliche Selbstachtung ist untrennbar mit dem Worte, mit Literatur verbunden. Alle sittliche Vervollkommnung entstammt dem Geiste der Literatur. Alles ist ein und dieselbe Macht und Idee. Und man kann sie in einen Namen zusammenfassen. Und welcher Name wäre das? Zivilisation. Ach, das ist in der Tat äußerst hörenswert, Herr Settembrini. Ach, wie leicht betrügt sich doch das Gewissen des Menschen. Wie versteht er es, noch aus der Stimme der Pflicht die Erlaubnis zur Leidenschaft herauszuhören? Aus Pflichtgefühl um des Gleichgewichts willen hörte Hans Castorp Herrn Settembrini zu und prüfte wohlmeinend seine Ansichten. Patriotismus, Menschenwürde und schöne Literatur. Oh ja. Desto statthafter fand er es hinterdrein, seinen Gedanken und Träumen wieder in anderer, in entgegengesetzter Richtung freien Lauf zu lassen. Ja, um unseren ganzen Verdacht auszusprechen, so hatte er wohl gar Herrn Settembrini nur gelauscht, um von seinem Gewissen einen Freibrief zu erlangen. Was oder wer aber befand sich auf dieser anderen Seite, wohin Hans Castorp sein Sinnen und Betreiben nun wieder lenken zu dürfen glaubte? Dort befand sich Klafdia Schoscha, schlaff, innerlich wurmstichig und kirgisenäugig. Das Thermometer. Bereits vor 3 Tagen hatte Hans Castorp seine 2. Wochenrechnung geregelt, was so viel heißen will, wie dass er sich mitten in der 3. und plangemäß 3. Woche seines Aufenthaltes hier oben befand. Nun wollen wir wenigstens hoffen, dass du dich erholt hast bei uns und die Erfrischung spürst, wenn du hinunterkommst. Erholt? Mir ist eher zumute, als ob ich mich zu Hause im Flachland vor allem einmal von der Erholung werde erholen müssen und 3 Wochen schlafen. Und nun kommt ja ärgerlicherweise dieser Katar hinzu. Es hatte nämlich den Anschein gewonnen, als ob Hans Castorp mit einem Schnupfen 1. Klasse im Flachlande wieder eintreffen sollte. Wahrscheinlich habe ich mich in der Liegekur erkältet. Höchst ärgerlich ist das und beinahe peinlich. Erkältungen, musst du wissen, kommen hier offiziell bei der großen Lufttrockenheit nicht vor. Was heißt das offiziell? Als ich ankam, war hier eine Dame, die hielt sich die ganze Woche ihr Ohr und jammerte über Schmerzen. Und schließlich sah Behrens sie sich an. Sie können ganz beruhigt sein, sagte er. Tuberkulös ist es nicht. Dabei hatte er sein Bewenden. Also, krank sollte man hier oben lieber nicht werden. Bei dir ist es ja etwas anderes. Du hast am Ende das Recht dazu. Wir müssen sehen, was sich tun lässt. Ich werde es dem Bademeister sagen, wenn er zu mir kommt. Das ist der Dienstweg. Der Dienstweg bewährte sich. Am Freitagmorgen klopfte es bei Hans Castorp und es ergab sich für ihn die persönliche Bekanntschaft mit dem Fräulein Adriatica von Mühlendonk oder der Frau Oberin, wie sie genannt wurde. Bisher hatte er die offenbar vielbeschäftigte immer nur von Weitem erblickt. Zimmer 34, es stimmt, Menschenskind. Omediki, vous avez pris froid? I hear you have caught a cold? Oui, кажется, presto dilis? Ich höre, Sie sind erkältet. Wie soll ich reden mit Ihnen? Ah, Sie sind der Besuch vom jungen Ziemsen. Deutsch also, ich sehe schon. Genau, ich... Also, ich muss gleich in den Operationssaal. Da ist einer, der wird chloroformiert und hat Bohnensalat gegessen. Wenn man seine Augen nicht überall hat. Hans Castorp war verblüfft über diese Redeweise einer altadligen Dame. Und Sie, Menschenskind, wollen sich also hier erkältet haben? Sie war kümmerlichen Wuchses, in einem weißen klinischen Schürzenkleid, auf dessen Brust ein Granatkreuz lag. Wie sagte doch Settembrini? Dort, wo sich bei der medizeischen Venus der Busen befindet. Unter ihrer Schwesternhaube kam spärliches, rötliches Haar hervor. Ihre wasserblauen, entzündeten Augen, an deren einem zum Überfluss ein in der Entwicklung sehr weit vorgeschrittenes Gerstenkorn saß, waren unsteten Blicks, der Mund froschmäßig. Wir lieben solche Erkältungen nicht. Sind Sie öfter erkältet? Nein, eigentlich nicht. Wie alt sind Sie denn? 24. Ach, das Alter hat's in sich. Wir sollten hier nicht von Erkältung reden, geehrtes Menschenskind, das ist so ein Schnickschnack von unten. Sie haben den wunderschönsten Katar der Luftwege. Das sieht man Ihnen an den Augen an. Aber Katarre kommen nicht von der Kälte, sondern sie kommen von einer Infektion, für die man aufnahmelustig war. Und es fragt sich nur, ob eine unschuldige Infektion vorliegt oder eine weniger unschuldige. Alles andere ist Schnickschnack. Haben Sie sich gemessen? Bisher noch nicht. Warum nicht? Messen Sie sich etwa überhaupt nie? Doch, Frau Oberin, wenn ich Fieber habe. Menschenskind, man misst sich in erster Linie, um zu sehen, ob man Fieber hat. Wo haben Sie Ihr Thermometer? Ich habe keins bei mir, Frau Oberin. Ich bin ja nur zu Besuch hier. Ich bin gesund. Schnickschnack. Haben Sie mich gerufen, weil Sie gesund sind? Natürlich nicht. Hier. Dieses Thermometer hier kostet 3,50 Franken und das hier 5 Franken. Besser fahren Sie natürlich mit dem zu 5. Das ist etwas fürs Leben, wenn Sie ordentlich damit umgehen. Dann nehme ich das zu 5. Abgemacht. Nur nicht knausern bei wichtigen Anschaffungen. Darf ich Ihnen sofort... Eilt nicht, das kommt auf die Rechnung. Und jetzt los. Sie wissen doch wohl, wie es gemacht wird bei uns. Unter die werte Zunge damit? Auf 7 Minuten? 4-mal am Tag? Und gut die geschätzten Lippen drum schließen. Adieu, Menschenskind, wünsche gute Ergebnisse. Joachim fand Hans Castorp noch liegend, als er ihn zum Essen abholen wollte. Nun, hast du dich gemessen? Ja, ich habe etwas Temperatur. Eine minimale Erhöhung. 37,6. Schöne Bescherung. Ich fürchte, du wirst ins Bett müssen. Das hoffe ich nicht. Doch als die Saaltochter Hans Castorp an diesem Mittag sein übliches Bier brachte, lehnte er es mit ernstem Verzicht ab. Danke. Heute nicht. Lieber einen Schluck Wasser. Heute kein Bier? Nanu, wieso denn das? Ich habe ein bisschen Temperatur. 37,6 minimal. Keinesfalls kann man das minimal nennen für den Vormittag. Das sind ja saubere Geschichten. Ei, ei, ei, Tempus hat da der Herr Besuch. Sie sind mir einer. Ein Bruder lustig sind Sie. Und alle am Tisch drohten ihm schelmisch mit den Zeigefingern und kniffen ein Auge zu, als kämen kecke, pikante Dinge an den Tag von einem, der den Unschuldigen gespielt hatte. Selbst die russische Großtante am oberen Tischende drohte ihm scherzhaft und verschlagen zu. Die hübsche Marusia, die ihm bisher kaum Beachtung geschenkt, beugte sich vor und sah ihn mit ihren kugelrunden braunen Augen an, indes sie drohte. Und auch Dr. Blumenkohl konnte nicht umhin, sich der allgemeinen Gebärde anzuschließen. Nein, nein, Sie irren sich. Mein Fall ist der denkbar harmloseste. Ich habe ein einfaches Schnupfenfieber. Ach was, Schnupfenfieber, das kennen wir. Ausreden sind das. Sie sollten sich unbedingt zur Untersuchung bei Hofrat Behrens anmelden. Am besten, Sie gehen gleich nach dem Essen in sein Ordinationszimmer. Doch der Zufall wollte, dass die Vettern beim Verlassen des Speisesaals mit Hofrat Behrens persönlich zusammentrafen. Mahlzeit, die Herren, immer auf der Walze. Was macht die werte Befindität? Ist wohl ein fidelerer Lebenswandel zu zweien, was, Ziemsen, alter Schlauberger? Warum weinen Sie denn, Sie Vergnügungsreisende? Öffentliches Weinen ist hier nicht erlaubt. Hausordnungsverbot, da könnte jeder kommen. Das ist mein Schnupfen, Herr Hofrat. Ich weiß nicht, wie es möglich war, aber ich habe mir einen enormen Katar geholt. So? Husten habe ich auch. Dann sollten Sie mal einen vernünftigen Arzt zu Rate ziehen. Wir sind im Begriff, Herr Hofrat. Ich habe ja morgen Untersuchung. Und da wollten wir fragen, ob Sie die Güte hätten, auch meinen Vetter gleich mit ranzunehmen. Es handelt sich darum, ob er Dienstag wird reisen können. MW? MWMV machen wir mit Vergnügen. Hätten wir längst mal machen sollen. Aber als Arzt mag man sich ja natürlich nicht aufdrängen. Also morgen um 2, paarweise angetreten, gleich wenn Sie von der Futtergrippe kommen. Haben Sie übrigens Fieber? 37,6 war es heute. Vormittags? Für den Anfang gar nicht so unbegabt. Später erinnerte sich Hans Castorp, dass Madame Chauchat während der Hauptmahlzeit des nächsten Tages, die seiner Untersuchung vorausging, einen goldgelben Sweater mit großen Knöpfen und bordierten Taschen trug. Er hatte wie jeden Tag, aber doch mit besonderer Aufmerksamkeit, ihren Kopf sich beim Sprechen bewegen sehen und aufs Neue die Rundung ihres Nackens und die schlaffe Haltung ihres Rückens bemerkt. Während Frau Chauchat ihrerseits sich während des Mittagessens kein einziges Mal nach dem Saale umgeblickt hatte. Beim Nachtisch aber geschah der Zwischenfall, der Hans Castorp in tiefster Seele verwirrte und entsetzte. Wie ist das möglich? Als ob sie wüsste. Während die Uhr 2 schlug, hatte die anmutige Kranke langsam den Kopf gewandt und über die Schulter zu seinem Tische... Nein, nicht zum Tisch. Unmissverständlich und streng persönlich zu mir. Zu ihm herübergeblickt. Ein Lächeln um die geschlossenen Lippen und in ihren schmalgeschnittenen Pribislav-Augen... Als wüsste sie alles und wollte sagen, nun, es ist Zeit. Wirst du gehen? Es ist Zeit. Wirst du gehen? Noch einmal. Tief atmen. Husten. Goldgelben Sweater mit den großen Knöpfen. Hören Sie es, Krokowski. Rau, sehr rau. Ein Lächeln in ihren Augen. Als wüsste sie alles. Ist gut, das genügt. Ja, Castor, Die Sache verhält sich so präterpropter, wie ich sie mir schon immer gedacht hatte. Entschuldigung, Herr Hofer, sagten Sie etwas? Ich habe von Anfang an vermutet, dass Sie im Stillen ein Hiesiger wären. Und das auch noch einsehen würden, wie schon so mancher, der zum Spaß hier heraufkam und sich mit erhobener Nase umsah und eines Tages erfuhr, dass er gut täte und nicht bloß gut täte, bitte mich wohl zu verstehen, hier etwas ausgiebigere Station zu machen. Wissen Sie, dass Sie früher schon krank waren? Früher schon? Hören Sie den Unterschied? Da klingt es etwas dumpfer. Sehr gut, Sie sollten Spezialist werden. Das ist also eine Dämpfung. Und die beruhen auf veralteten Stellen, wo schon Verkalkung eingetreten ist, Vernarbung, wenn Sie wollen. Sie sind ein alter Patient, Castorp. Tatsächlich. Aber... Ich will nun mal mehrere goldene Worte sprechen, mein Junge. Wenn es weiter nichts wäre mit Ihnen, verstehen Sie, und bei den Dämpfungen und Narben sein Bewenden hätte, so würde ich Sie nach Hause schicken und mich auch keinen Deut mehr um Sie kümmern. Wie aber die Dinge liegen und wo Sie nun einmal hier bei uns sind, so lohnt es die Heimreise nicht. In Kurzem müssten Sie doch wieder antreten. Wie die Dinge liegen. Hans Castorp stand ohne Regung. Um seinen Mund zuckte es sonderbar. Und deutlich konnte man sein Herz gegen die Rippen pulsieren sehen. Außer den Dämpfungen haben Sie da links oben auch eine Rauigkeit, die zweifellos von einer frischen Stelle kommt. Und wenn Sie so weitertreiben, mein Lieber, so geht Ihnen. Was hast du, was kannst du? Der ganze Lungenlappen zum Teufel. Eine frische Stelle also. Erneut fühlte Hans Castorp sein Blut zum Herzen strömen, dass es hämmerte. Sie gehen nun erst einmal in die Klappe für ein paar Wochen, Castorp. Das Weitere kann nachher kommen. Wir nehmen eine schöne Innenansicht von Ihnen auf. Es wird Ihnen Spaß machen, so Einblick zu gewinnen in Ihre eigene Person. Das sage ich Ihnen aber gleich, ein Fall wie Ihrer heilt nicht von heute bis übermorgen. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht und Ungeduld schadet bloß. Dass Sie mich also nicht enttäuschen, Castorp, und nun marsch in die Remise mit Ihnen. Damit war für Hofrat Behrens die Untersuchung beendet. Dr. Krokowski aber erhob sich, ging auf Hans Castorp zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und schüttelte ihm mit kernigem Lächeln herzhaft die rechte. Ewigkeitssuppe und plötzliche Klarheit. Hier steht nun eine Erscheinung bevor, über die der Erzähler sich selbst zu wundern gut tut, damit nicht der Hörer auf eigene Hand sich allzu sehr darüber wundere. Während nämlich unser Rechenschaftsbericht über die ersten 3 Wochen von Hans Castorps Aufenthalt bei denen hier oben Räume und Zeitmengen verschlungen hat, wird die Bewältigung der nächsten 3 Wochen seines Besuches an diesem Orte kaum so viele Worte und Augenblicke erfordern. Jeder erinnert sich wohl, wie rasch eine Reihe von Tagen vergeht, die man als Kranker im Bette verbringt. Es ist immer derselbe Tag, der sich wiederholt. Man bringt dir die Mittagssuppe, wie man sie dir gestern brachte und sie dir morgen bringen wird. Und in demselben Augenblick weht es dich an und was sich als wahre Form des Seins dir enthüllt, ist eine ausdehnungslose Gegenwart, in welcher man dir ewig die Suppe bringt. Eines Tages, es mochten 10 oder 12 vergangen sein, seit Hans Castorp bettlägerig geworden war, erschien Ludovico Settembrini bei ihm. Guten Abend, Ingenieur. Ist es erlaubt, sich nach Ihnen umzusehen? Settembrini war die einzige Persönlichkeit unter den Kurgästen, nach der Hans Castorp sich in diesen Tagen ausdrücklich bei Joachim erkundigt hatte. Joachim berichtete ihm ja ohne dies, so oft er auf seines Vetters Bettrand saß, und das geschah etwa 10-mal am Tage, von den kleinen Vorkommnissen im Alltagsleben der Anstalt und beantwortete Hans Castorps Fragen. Ob etwa neue Gäste angekommen oder von den vertrauten Physiognomien jemand abgereist sei. Und es schien ihn zu befriedigen, dass nur jenes der Fall war. Sie sind es, Herr Settembrini. Das ist ja sehr freundlich. Es ist eine gute Woche, dass man Sie nicht sieht. Ich fing wahrhaftig an, mir einzubilden, Sie seien abgereist, als ich Ihren Platz drunten im Refektorium leer sah. Der Leutnant belehrte mich eines Besseren, eines weniger Guten, wenn das nicht unhöflich klingt. Kurz, wie geht es? Was treiben Sie? Wie fühlen Sie sich? Doch nicht allzu niedergeschlagen? Refektorium nennen Sie unseren Speisesaal? Da haben Sie gleich wieder einen Witz gemacht. Und von einem Kloster hat es wirklich etwas. Und die Regeln habe ich auch schon am Schnürchen und beobachte sie ganz genau. Man kann sagen, Ihr Noviziat ist beendet. Sie haben Profess getan, meine feierliche Gratulation. Sie sagen ja auch schon unser Speisesaal. Übrigens, ohne Ihrer Manneswürde zu nahe treten zu wollen, erinnern Sie mich fast mehr an ein junges Nönnlein als an einen Mönch. Nönnlein? An so ein eben geschorenes, unschuldiges Bräutchen Christi mit großen Opferaugen. Vergleiche haben Sie, Herr Settembrini. Ah, ja, ja. Ihr Herr Vetter hat mir alles erzählt. Sie haben sich also im letzten Moment doch untersuchen lassen. Da ich Fieber hatte. Ich bitte Sie, Herr Settembrini, bei einem solchen Katar hätte ich mich auch in der Ebene an unseren Arzt gewandt. Und hier, wo man sozusagen an der Quelle sitzt, mit zwei Spezialisten im Hause... Versteht sich. Und? Wie viele Monate hat der Chef Ihnen aufgebrummt? Großer Gott, so habe ich Sie schon einmal gefragt. Erinnern Sie sich? Sie waren frisch angekommen. Sie antworteten so keck damals. Natürlich weiß ich das noch, Herr Settembrini. Ja, damals hatte ich keine Ahnung und antwortete Ihnen, ich sei auf 3 Wochen gekommen. Mein Fall liegt übrigens noch ganz im Ungewissen. Der Hofrat will ja eine Kleinigkeit bei mir gefunden haben, die alten Stellen, wo ich früher schon krank war, und eine frische. Aber die rechte diagnostische Sicherheit werden wir erst haben, wenn die Durchleuchtung stattgefunden hat. Meinen Sie? Wissen Sie, dass die fotografische Platte oft Flecken zeigt, die man für Kavernen hält, während sie bloß Schatten sind? Und dass sie da, wo etwas ist, zuweilen keine Flecken zeigt? Sie sind doch durch und durch ein Kritiker und Zweifler, Herr Settembrini. Nicht einmal an die exakte Wissenschaft, glauben Sie. Zeigt denn bei Ihnen die Platte Flecken? Ja, sie zeigt welche. Und sind Sie wirklich etwas krank? Ja, ich bin leider ziemlich krank. Erzählen Sie mir nun, Ingenieur, wie haben die Iren die Nachricht von der Verlängerung ihres Aufenthalts aufgenommen? Ach, die meinen, wissen Sie, die meinen zu Hause bestehen aus 3 Onkels, einem Großonkel und 2 Söhnen von ihm, zu denen ich mehr im Vetternverhältnis stehe. Ich bin ja sehr früh doppelweise geworden. Wie Sie es aufgenommen haben, Sie wissen ja noch nicht viel, nicht mehr als ich selbst. Sie haben Ihnen doch sicher mitgeteilt, dass... Zu Anfang, als ich mich legen musste, habe ich Ihnen geschrieben, ich sei stark erkältet und könne nicht reisen. Und gestern, da es nun doch ein bisschen lange dauerte, habe ich noch einmal geschrieben und gesagt, Hofrat Behrens sei durch den Katar auf den Zustand meiner Brust aufmerksam geworden und dringe darauf, dass ich meinen Aufenthalt verlängere, bis Klarheit darüber geschaffen ist. Ich denke, das werden Sie sehr ruhigen Blutes zur Kenntnis nehmen. Und Ihr Posten? Sie sprachen doch von einem praktischen Wirkungskreis, in den Sie eben einzutreten gedachten. Ja, als Volontär bei Thunder und Wilms. Ich habe gebeten, mich vorläufig auf der Werft zu entschuldigen. Sie müssen nicht denken, dass deswegen da Verzweiflung herrscht. Die können sich beliebig lange auch ohne Volontär behelfen. Sehr gut. Von dieser Seite betrachtet ist also alles in Ordnung. Phlegma auf der ganzen Linie. Man ist überhaupt phlegmatisch bei Ihnen zu Lande, nicht wahr? Aber auch energisch. Oh ja, energisch auch. Phlegmatisch und energisch. So sind Sie wohl, meine Landsleute. Aber hörenswert ist es ja, wie er zu sprechen versteht. Jedes Wort springt ihm so rund und appetitlich vom Mund. Ich muss immer an frische Semmeln denken, wenn ich ihm zuhöre. Und man ist reich bei Ihnen zu Hause? Ich selbst bin kein Millionär, aber ich habe zu leben. Sehen wir von mir mal ab. Wenn Sie gesagt hätten, man muss reich sein dort bei Ihnen, dann hätte ich Ihnen zugestimmt. Denn angenommen, man ist nicht reich oder hört auf, es zu sein, dann wehe. Der hat denn der noch Geld, fragen Sie. Wörtlich so. Nein, ich glaube nicht, dass es zum Beispiel Ihnen als Homo humanus zusagen würde bei uns. Es ist eine grausame Luft da unten. Unerbittlich. Der Vorwurf der Grausamkeit ist ein ziemlich sentimentaler Vorwurf, Ingenieur. Sie würden ihn an Ort und Stelle kaum erhoben haben, aus Furcht vor sich selber lächerlich zu werden. Sie haben ihn mit Recht den Drückebergern des Lebens überlassen. Dass Sie ihn jetzt erheben, zeugt von einer gewissen Entfremdung, die ich ungern anwachsen sehen würde. Denn wer sich gewöhnt, diesen Vorwurf zu erheben, kann ganz leicht dem Leben, der Lebensform, für die er geboren ist, verloren gehen. Wie meinen Sie das? Ich sehe es hier alle Tage, wie es ist, im Leben verloren zu gehen. Spätestens nach einem halben Jahr hat der junge Mensch, der heraufkommt, und es sind fast lauter junge Menschen, die heraufkommen, keinen anderen Gedanken mehr im Kopf als Flirt und Temperatur. Ich könnte Ihnen von dem Sohn und Ehemann erzählen, der 11 Monate hier war. Man entließ ihn probeweise als gebessert. Er kehrte nach Hause zurück in die Arme seiner Lieben. Den ganzen Tag lag er mit dem Thermometer im Munde und wusste von nichts anderem. Es endete damit, dass seine Mutter entschied, geh nur wieder hinauf, mit dir ist nichts mehr anzufangen. Und er ging wieder hinauf, kehrte in die Heimat zurück. Die Heimat? Seiner jungen Frau war er völlig entfremdet und sie verzichtete. Sie sah ein, dass er in der Heimat eine Genossin finden und dableiben werde. Das ist wohl wirklich etwas sentimental, wie Sie sagen. Ja, Geschichten wissen Sie ohne Zahl, Herr Settembrini. Aber ich dachte eben noch weiter nach über das, was wir von Härte und Grausamkeit sprachen. Lassen Sie hören. Sehen Sie, man muss wohl eine ziemlich dicke Haut haben, um von Natur so ganz einverstanden zu sein mit der Denkungsart der Leute da unten im Tieflande, die herumgehen und lachen und Geld verdienen und sich den Bauch vollschlagen. Manchmal hätte ich fast Lust gehabt, geistlich zu werden. Aus Interesse für traurige und erbauliche Dinge. So ein schwarzes Tuch mit einem silbernen Kreuz drauf oder Requiescat in Pace. Das ist eigentlich das schönste Wort und mir viel sympathischer als hoch sollst du leben, was doch mehr Radau ist. Mir war es eigentlich nie ganz natürlich. Vielleicht hing es mit meiner unbewussten Neigung zur Krankheit zusammen. Und dann sind ja auch meine beiden Eltern so früh gestorben. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig... Sie wollen sagen, dass die frühe und wiederholte Berührung mit dem Tode eine Grundstimmung des Gemütes zeitigt, die gegen die Härten und Kruditäten des unbedachten Weltlebens, sagen wir, gegen seinen Zynismus, reizbar und empfindlich macht. Genauso. Tadellos ausgedrückt bis aufs i-Tüpfelchen, Herr Settembrini. Berührung mit dem Tode. Ich wusste es ja, dass Sie als Literat... Gestatten Sie mir, Ingenieur, Ihnen zu sagen und ans Herz zu legen, dass die einzig gesunde und übrigens auch die einzig religiöse Art, den Tod zu betrachten, die ist, ihn als Bestandteil und Zubehör des Lebens zu begreifen und zu empfinden, nicht aber ihn geistig irgendwie davon zu scheiden. Der Tod ist ehrwürdig als Wiege des Lebens, als Mutterschoß der Erneuerung. Vom Leben getrennt gesehen wird er zum Gespenst, zur Fratze und zu etwas noch Schlimmerem. Hier schwieg Herr Settembrini auf das Bestimmteste. Auch Hans Castorp schwieg denn also. Erinnern Sie sich wohl, Ingenieur, dass wir einen ähnlichen Disput schon einmal geführt haben? Wir plauderten damals, ich glaube, es war auf einem Spaziergang, über Krankheit und Dummheit, deren Vereinigung Sie für eine Paradoxie erklärten, und zwar aus Hochachtung vor der Krankheit. Ich nannte diese Hochachtung eine düstere Grille. Und Sie schienen zu meinem Vergnügen denn doch nicht ganz abgeneigt, meinen Einwand in Erwägung zu ziehen. Wir sprachen auch von der geistigen Unschlüssigkeit der Jugend, von ihrer Neigung, mit den möglichen Standpunkten Versuche anzustellen und davon, dass man solche Versuche noch nicht als endgültige und lebensernste Optionen betrachten dürfe. Wollen Sie mir auch fernerhin erlauben, Ihnen bei Ihren Übungen und Experimenten ein wenig zur Hand zu gehen und berichtigend auf Sie einzuwirken, wenn die Gefahr verderblicher Fixierungen droht? Aber gewiss, Herr Settembrini, es ist sogar außerordentlich liebenswürdig von Ihnen. Ganz sine pecunia. Wer will sich denn lumpen lassen? Oh, du hast Besuch. Wie angenehm für dich. Guten Abend, Herr Settembrini. Guten Abend, Leutnant. Ich bin aufgehalten worden. Sie haben mich zu einer Partie Bridge gepresst und ich habe 5 Mark gewonnen. Herr Settembrini hat mir unterdessen so schön die Zeit vertrieben. Oder vielmehr, er hat mir die Zeit so bedeutend ausgefüllt. Als anständiger Mensch müsste man ja mit Händen und Füßen trachten, hier fortzukommen. Aber um Herrn Settembrini noch recht oft zu hören, könnte ich mir beinahe wünschen, unabsehbar lange krank zu sein und hier bei euch festzusitzen. Sie sind ein Schalk-Ingenieur. Gute Nacht, meine Herren. Schlafen Sie recht wohl. Gute Nacht, Herr Settembrini. Ist das ein Pädagog? Immerfort wirkt er berichtigend auf dich ein. Und auf Dinge kommt man mit ihm zu sprechen. Nie hätte ich gedacht, dass man darüber reden oder sie auch nur verstehen könnte. Und wenn ich unten im Flachlande mit ihm zusammengetroffen wäre, so würde ich sie auch nicht verstanden haben. Das trübe und kalte Wetter war, seitdem Hans Castorp Bettlage eingenommen hatte, herrlichen Hochsommertagen gewichen.